Text 21. Liebe Leute, heute möchte ich euch ein Buch vorstellen über Hip-Hop und ein paar dazu passende Musikstücke auch gleich. Das Buch heißt Fear of a Kanak Planet – Hip-Hop zwischen Weltkultur und Nazi-Rap und ist von Hannes Loh und Murat Günger. Doch lassen wir einen der Autoren, Hannes Loh, gleich selbst zu Wort kommen. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Ein schönes Lied auf dem Beat rap ich. Und ich beginne mit der eigenen Erinnerung, sobald ich mich entsinne, spinne ich. Die Fäden, die noch heute an mir hängen, zurück in meine Kindheit auf verwobenen Gängen, stehen sie staubig vor mir, Gefühle, Gedanken, Ergebnisse der Kollision mit Grenzen und Schranken, Erziehung zur kalten Mittäterschaft, im zarten Alter zugepackt und dich hinweggerannt, im Kindergarten, warte mal, ich glaub, da war ich 4, machten wir einen Ausflug ins Polizeirevier, nette Bullen spielten Kommissar und quatschten ohne Rast, doch ich erinnere mich lediglich an den Knast, in dem sie uns sperrten und die meisten haben gelacht, nur ein paar haben geweint, nachgefragt und nachgedacht, für wen ist das gemacht, wer kommt hier rein? Und warum? Mörder und Banditen, Kind, ihr fragt doch nicht so dumm. Und einmal bin ich abgehauen, zusammen mit Christine weggerannt bis zum Stadtrand. Wir merken beide, wie eine neue Qualität von Freiheit in uns gärte. Doch als sie uns dann schnappten, was angeblich das Verkehrte falsch und verkehrt war, was wir selbst getan. Die Strafe dafür, Schelte oder Scham. Wie bei den kleinen Spielchen, in sie mich nur verschlungen. An die zärtlichen Erfahrungen mit Mädchen, mit Jungen. Passen, fühlen, streicheln und küssen. Das war wunderschön, doch es biss mir ins Gewissen. Heute hab ich Kraft, denn ich kann euch buchstabieren. Unsere Moral und MPs werden nicht ewig regieren. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Weiter drehte sich die Mühle der Institution. In der Grundschule und coole Vibration, die dich höchstens dann verschönen, wenn dein Daddy Kohle hat, die dich mindestens belohnen, wenn du schweigst. Ihren Speichelfluss schmecken, ja, das tat die Menge, doch ich erinnere mich an zwei, die ich heute Rebellen nenne. Thorsten und Birgit, er war ruhig, sie etwas blass, lebten wild und gefährlich, dachten krass, wieso das? Von unten Kinderhass, von oben Repression, zu spüren bekam, soziale Isolation. Überhaupt in den 4 Jahren wurde säuberlich sortiert, viele arbeitswillige Führungskräfte reproduziert. Jeder hat auch seinen Platz, weißt du, was ich meine? Und über welchem Tor steht jedem das Seine? Für mich heißt das, die Hoffnung nicht verlieren. Moral und MPs werden nicht ewig regieren. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Kam ich da nicht drum herum, klassisch sozusagen, mit 10 aufs Gymnasium. Harte Schule, fast nur Kinder, von Ärzten und Anwälten, wo Klassenregeln gelten zwischen krassen Gegenwelten. Wo sie wie die Hunde bellten, wenn sie Armut an dir rochen. Als asozialer Penner haben sie dann von dir gesprochen. Der Vertrauenslehrer kam, und wenn er sprach, dann log er. Wechsel auf die Schule, werd wieder ein Detmalocher. Das war der Masterplan, den sind sie konsequent gefahren. Und als Immigrantenkind konntest du dir jede Mühe sparen. Aus jener Zeit stand bei mir so manche Neurose. Ich hatte Tennissocken und T-Shirt in der Hose. Rauchte Hasch, durch die Dose sprühte Jay an jede Wand. Doch lose war mein Denken keine Idee, die es verband. Heute kenn ich dieses Land, kann gezielter torpedieren. Moral und MPs werden nicht ewig regieren. Nun war das nicht ein schönes Lied. Nun war das nicht ein schönes Lied. Nun war das nicht ein schönes Lied. Nun war das nicht ein schönes Lied. Ja, das waren jetzt Anarchist Academy, die sicher viele von euch kennen. Und dessen Begründer Hannes Loh hat jetzt eben dieses Buch Fear of a Kanak Planet mit herausgebracht, gemeinsam mit Murat Günger,

Dadurch kam das Phänomen zustande, dass es französischen Rap gab, dessen Protagonisten jedoch alles schwarze Rapper waren. Mit Deutschrap verbindet man dagegen eher Rapper, die blond und blauäugig sind. Dazu kommt das Problem der Sprache. Im Gegensatz zu Deutsch ist Französisch eine internationale Sprache. Durch die Kolonisation ist Französisch in die ganze Welt hinausgetragen worden. Ich spreche sehr gut Französisch, obwohl ich nicht in Frankreich aufgewachsen bin. Französisch war für mich immer eine afrikanische Sprache. Die paar Mal, die ich in Frankreich war, wurde mir auch klar, dass mein Französisch etwas anderes ist als das französische Französisch. Ich spreche ein afrikanisches Französisch. Ähnlich ist es mit der englischen Sprache. Darin liegt ein Vorteil, weil es einen enormen Sprachspielraum öffnet, viel mehr als im Deutschen. Hier gibt es ganz klare Grenzen und innerhalb des Staates gibt es nochmal Grenzen. Deutsch ist die Sprache der Deutschen, und zwar der genetisch Deutschen. Die historischen Wurzeln sind völlig anders. Nach der Ökonomisierung des Rap haben die Leute die Dollarzeichen in den Augen gehabt. Und da brauchte man in Deutschland eine Gruppe wie die Fantastischen Vier und nicht so etwas wie Advanced Chemistry. Doch lassen wir jetzt wieder mal die Musik für sich sprechen. Ein Song, der die deutsche Sprache ideal mit der französischen Sprache kombiniert, von Diaspora. Und danach noch ein zweites Lied, ergibt jetzt 10 Minuten Soundpolitisierung hintereinander. Also lehn dich zurück und hör dir den Vorspann gut an. Viel Spaß. Hallo? Yeah, King Kopf, ich bin Sniper. Hey, yo, Sniper, was geht? Yo, scheiße, Mann, gestern hab ich Ärger gekriegt mit deinen Baskins und so. Was? Erzähl keinen Scheiß, Mann, was willst du jetzt machen? Polizei? Nee, wir sind Hardcore, Mann, wir sind Rapper. Ich hab Dago, ich hab meinen Crew. Yeah, Auge um Auge, Sun um Sun. On ressemble au cocard, on nous dit tocard. Yeah. Et puis banquette, chanteur et alcoolique comme Sodio Cocker. On vient une laisse que le soccer pour les blacks et comme au poker. On nous manipule à leurs yeux, nous serons que des putains de jokers. Je peux pas faire les magasins, frère, sans être suspecté. Respecter gars et manquer de respect par cet aspect. Le racisme est ambiant, il est même presque palpable. Aux yeux du blanc, l'Africain restera toujours un incapable. Cette société est presque à 100% blanche, dis-moi. Combien y a-t-il de blacks sur les planches ou à la télé? Mais en revanche, on nous voit beaucoup faire la plonge. Ils nous rangent et on éponge les mensonges, mais dans mes sens, je cache pas mon désir de revanche. Ça fait des siècles qu'on nous vole, qu'on nous viole, qu'on contrôle notre rôle dans cette putain de société folle comme une patrole. Le racisme roule tout terrain, même si tous les terriens sont égaux, mec, pour eux t'es rien. Alle zusammen mit dem Finger hoch, scheiß auf die Hautfarbe, ob schwarz oder weiß, wir sind Menschen, wir sind gleich. Sag fuck Rassismus, fuck Rassismus. Alle zusammen mit dem Finger hoch, fuck Rassismus, scheiß auf die Hautfarbe, fuck Rassismus, ob schwarz oder weiß, wir sind Menschen, wir sind gleich. Sag fuck Rassismus, fuck Rassismus. Être black dans cette société c'est plus qu'un handicap. Faut être capable de surmonter fils toutes sortes d'attaques. D'abord celle de frère black, puis celle des flics, des fachos, politico et consorts qui font la vie du fils, à moi et mes confrères. Être jeune c'est dur, être black 10 fois plus dur. Alors comprends le problème que c'est d'être jeune et black. Être la couleur de l'oppression, incarner le malheur, toute une vie sous pression. Mes droits se terminent, là où ceux des autres commencent. Je suis né, vie condamnée, contre galère et préjugé. Je combats depuis tant d'années, que même les juges oublient, que seul Dieu peut juger. J'aimerais que la justice fisse, cesse d'être aveugle, pour qu'elle comprenne fils, que c'est toujours les mêmes, sans cesse qu'elle condamne, que c'est toujours les mêmes, sans cesse qu'ils sont pendus. Quand on parle de noir, le mal est sous-entendu. Alle zusammen mit dem Finger hoch, scheiß auf die Hautfarbe, ob schwarz oder weiß, wir sind Mensch, wir sind gleich. Sag fuck Rassismus, fuck Rassismus. Alle zusammen mit dem Finger hoch, fuck Rassismus, scheiß auf die Hautfarbe, fuck Rassismus, ob schwarz oder weiß, wir sind Mensch, wir sind gleich. Sag fuck Rassismus, fuck Rassismus. Yeah. Si vous pensez qu'on se laissera faire sans se défendre, eh bien vous foutez le doigt dans le cul. Yeah, King Kopf, Jaspo Entertainment, on luttera toujours contre le racisme, motherfucker! C'est Mira, Adriano ou Diallo, quelques victimes parmi tant de milliers, que le racisme par millions ne cesse d'humilier. Beaucoup détestent les noirs fils, plus rien de nouveau. Plus 7 flics sur 10 suisses sont d'extrême droite. Plus 6 fois sur 10 suisses, un simple contrôle d'identité tourne à l'interrogatoire. Se termine par la torture, blesser un black, une victoire. Pour la police comme les skins, les mêmes qui représentent la loi, nous niquent ainsi que nos droits. Trop de bavure du système, passe inaperçu vu que même les médias jouent rien vu, rien entendu. Dans l'immédiat, un monde sans black putain, pour ces chiens serait l'idée. Alle zusammen mit dem Finger hoch, fuck Rassismus, scheiß auf die Hautfarbe, fuck Rassismus, ob schwarz oder weiß, wir sind Mensch, wir sind gleich. Sag fuck Rassismus, fuck Rassismus. Alle zusammen mit dem Finger hoch, fuck Rassismus, scheiß auf die Hautfarbe, fuck Rassismus, ob schwarz oder weiß, wir Wir sind gleich. Sag fuck Rassismus. Fuck Rassismus. Alle zusammen mit dem Finger hoch. Fuck Rassismus. Check in der All Stars, ja. Fuck Rassismus. Jack bereit, der Ten Mann. Fuck Rassismus. Come on. Fuck Rassismus. Come on. Fuck Rassismus. Sag fuck Rassismus. Fuck Rassismus. Sag fuck Rassismus. Fuck Rassismus. Sag fuck Rassismus. Fuck Rassismus. Come on. Fuck Rassismus. Come on. Fuck Rassismus. Yeah, Diaspora Entertainment. Hijack featuring King Kop. Yeah, 2001, fuck Rassismus, direkt danach CGH, Shootout, San Villa. Yo, Delta Centro, Hijack représente, yo, pour le BOWN, multiculti, putain. À toutes les victimes du racisme, allez hop, à douche, Rassismus, yo. Diasposak, fuck Rassismus, yeah. Und die ganzen klassigen Fotzenköpfe. Yeah, fuck you, motherfucker. Nazis raus. Word. 2001, just poking cop, so get das, baby. Rejay, yeah. Rejay. OVJs, yeah. In Berlin, yo. My man's in the place to be. Was geht ab, Leute? OVJs. Weiter. Zieh hin, schau nicht weg, der Hass wütet weiter. Eine Schweigeminute, denn jetzt wurde genug geschrieben. Und du mit Kirsche Toleranz, du wurdest bloß so poliert. Den ganzen letzten Jüte vorgebracht, hat Gölle mit dir viert. Jetzt noch mehr an für Lichter, Kette und sind Kerzeflammen. Doch wenn ich dir dir den zu setzen, meld mal Platz und steh stramm. So wie am Marina, schlecht 50 Mal in Stunde Neve. Rassisten machen zu los, hier hört zum Kirsche Live. Verlass dich bloß in Luft, der Spruch, dein Werbeplakat. Hier in Nazis zu sehen, wie du es schick hier machst. Zieh hin, schau nicht weg, der Hass wütet weiter. Zieh hin, schau nicht weg, der Hass wütet weiter. Deine Mietzelle, die wisst ihr nicht, was sie machen. Sitze für den Flimmerkäse, fangen an zu lachen. Interessieren sich für nichts anderes wie ihre Sache. Er war der Terror, der jedweger ich erwiege Bombe krache. Rassisten machen und die Politiker lachen. Oder behobert ihr zu viel von der Lücke ignoriere. Hat solche Junge, die Gewalt nur kopiere. Die ganze Lücke, die ganze Mob, die Wigger ja meinen, es geht natürlich Menschen verklagt. Piano piano, mi sento più strano. Vent'anni qua il mio destino non è più sano. Case che bruciano, gente che fuggono. E i fascisti che disturbano. 1993 ha incominciato molto disastro e con molto pianto. Ma mano in mano, lo so che vinceremo. E che quello razzismo fuggirà come un treno. Menschen sind so dumm, dumm, warum, warum? Überall geht's bum, bum, bibbidi, bum, bum. Menschen schreien auch kein Schwein, kümmert sich drum, drum. Darum, darum, darum, reim ich, was ich mein. Ich mein, was ich mein, sag ich im Reim. Oder was ich mein, ist, ich sag nein. Nein zu Rassismus, nein zu Vorurteilen. Nein zu Leuten, die nichts tun, wenn Menschen um Hilfe schreien. Zieh hin, schau nicht weg, der Hass wütet weiter. Zieh hin, schau nicht weg, der Hass wütet weiter. Zieh hin, schau nicht weg, der Hass wütet weiter. Zieh hin, schau nicht weg, der Hass wütet weiter. den Kulturaustausch steppen. Denn ich durchschau genau, worum's euch geht. Bei eurer Scheiße scheint Solidarität nicht um eine reine humanitäre Aktion von Herzen. Ihr wollt eine Nachtwanderung mit Kerzen. Doch ist der Tod von Menschen euch nicht Grund genug? Für eure Demo, dann ist alles nur Lug und Trug. Grab the mic and snap, no try to run, you've been trapped by what it is to be black. Intellect, kicking theories about a Nazi revolution. Yo, I got some solution, let's unite. Put up a fight, down the height. Grab an area, brother, and ruin his night. Converge, cause we got to take the first step. Heed my word. Die Hit, schau nicht weg, der Hass wütet weiter. Die Hit. Weitere Stimmen aus dem Buch Ertan von Gangstor. Wenn man genau hinschaut, dann merkt man, wie das funktioniert. Sticht ein Deutscher eine Deutsche ab, dann steht in der Zeitung, Mann hat Frau ermordet. Aber wenn das ein Schwarzer oder ein Türke war, dann steht da nicht, Mann hat Frau ermordet, sondern Türke hat Frau ermordet oder Afrikaner hat Frau ermordet. Und da steckt auch Rassismus dahinter. Die Deutschen reden ja auch nicht so, dass sie sagen, ey, ich habe einen in der U-Bahn gesehen, sondern ey, ich habe einen Schwarzen oder einen Türken in der U-Bahn gesehen. Wieso muss man das so betonen? Wieso kann man nicht einfach einen Typen in der U-Bahn gesehen haben? Ich mag die Nazis. Nein, im Ernst, ich stehe auf Nazis. Ich mag die Nazis, die mit Springerstiefeln und Glatze herumrennen. Weil die siehst du. Die stehen vor dir und sagen, hey, ich bin ein Nazi. Aber wie viele Frau Schmitz und wie viele Frau Meier gibt es, die zu Hause sitzen und die uns politisch fertig machen, die uns unsere Rechte nehmen? Das sind die Schlimmsten. Denn mit einem Nazi auf der Straße kannst du dich prügeln. Da weißt du, woran du bist. Die rassistischen Blicke von den ganz Normalen sind das eigentlich Schlimme. Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe. So müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe. Und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, die sich im allerkleinsten Kreise dreht. Wie ein Tanz von Kraft in meine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf dein Gitterbild hinein. Geht durch der Glieder, angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Es gibt Tage, da glaub ich bin ganz allein, spüre keine Kraft und würde am liebsten liegen bleiben, hab die Schnauze voll von dem, was um mich abgeht. Warum die ganze Welt scheinbar völlig abdreht, fühle mich wie Rilkes Panther gefangen. In einem Käfig aus Stäben, aus eigenen Gedanken, bestehend aus Zwängen, aus Moral und Gesetz und den Schmerzen, die entstehen, wenn du an ihn anneckst. Wie kann ich stolz sein auf ein Land wie dieses, in dem du als Migrant mit Sicherheit gedisst wirst, in dem dir Gesetze, die meist Männer definieren, erklären, ob du vergewaltigt wirst. Wie kann ich stolz sein, wenn ihr Synagogen brennen? Wie kann ich stolz sein, wenn Kinder um ihr Leben rennen? All das macht mich schwach, doch ich bin wach und seh nicht weg. Ich nehme all das wahr und wehr mich gegen diesen Dreck. Doch bin ich schwach, doch ich sammle Kraft in dieser Zeit. Es ist traurig, aber wahr. Ich spüre Zorn in mir, der nie war. Ich sehe da draußen auf Rollen gegenüber Leichen. Doch ich stelle mich dem und werde keinen Schritt mehr weichen. Kein Schritt mehr weichen. Kein Schritt mehr weichen. Wir schaffen Arbeit und schaffen nichts. Ich bin zwar nicht fremd in diesem meinen Land, doch manchmal habe ich es tatsächlich nicht erkannt. Diese Offensichtlichkeit, mit der Sympathie verteilt wird, hat mich lange Zeit schockiert und frustriert. Hitler ist tot, Nationalismus vorbei. Wer das heute noch glaubt, der ignoriert den Traumbrei, der schon längst wieder deutsche Straßen überwacht. Übergriffe gibt's genug, jeden Tag, jede Nacht. Medien und Staat lügen durch Manipulation, gezielte Desinformation zur Beruhigung der Nation. Es wird doch hoch, so schlimm ist das nicht. Und das Wahlkampflächeln wieder im Gesicht. Deutschland, kalt, nicht nur im Winter. Sieh dir die Gesichter an, schaue auch dahinter. Manche scheinen gefühlstot, fast wie aus Stein. Manche sehen aus, als wollten sie schreien. Ich fühl mich wie in einem Käfig. Wer hat mich eingesperrt? War ich es selbst oder wurde ich hineingezerrt? Doch bin ich zu schwach, um auszubrechen und mit denen, die mich unten halten, endlich abzurechnen. Arbeit zuerst, wir Deutschen. Unser Deutschland, uns Deutschen. Wir brauchen kein Einwanderungsland Deutschland. Wir schaffen Arbeit und schaffen nichts. Ludwigshafen 2000, eine Stadt schreckt auf, in Oppau hat's gekracht, aus seinem Haus quillt schwarzer Rauch, die Täter waren Faschos, wie nicht anders zu erwarten, sie fühlten sich im Recht, weil sie angeblich nur das taten, was sich sonst keiner traut, und im Vertrauen, ich glaube, viele haben im Kopf mal einen Molli gebaut, an all euch Idioten, ich sehe es als meine Pflicht, Widerstand zu leisten gegen das neue braune Gift, natürlich habe ich Angst, alles andere wäre verlogen, schon einmal ging die Kontrolle über Vernunft verloren, schon einmal hat in diesem Land der Hass regiert, und alles, was anders war, eliminiert. Ich bin mir bewusst, dass ich einer Terror wär, die 33 ganz sicher in der Kammer gelandet wären. Doch ich stell mich hinter die, die heute im Schussfeld stehen. Denn noch einmal darf keiner von uns wegsehen. Ich frage mich, warum kriegst du deinen Arsch nicht hoch? Du glaubst, das betrifft dich nicht, das ist Selbstbetrug. Denn wenn der Letzte der anderen endlich fort bist, glaubst du wirklich, dass du da nicht dran bist? Die christliche Mitte für ein Deutschland nach Gottes Geboten hat das Programm im Namen. Abtreibung ist Mord. Währenddessen breitet der Islam sich aus. Islamistische Kreise haben Lust auf Macht im Kalifat Deutschland. Arbeit zuerst für Deutschland. Doch was wird gemacht? Wir haben nichts dazu gelernt. Rhetorisch geschickt wird sich vom Thema entfernt. Das klassische Verhalten ist eure Ignoranz. Und ich riech die Scheiße, die schon vor 50 Jahren stank. Wieder an allen Ecken, auch im Bundestag. Ich nehme bei Nationalismus keine Abstufung wahr. Kanter, Stoiber, Beckstein, ganz egal, das Konzept bleibt gleich. Abschiebung in jedem Fall, Sammellager und Sondergesetze ergänzen die rassistische Ausländerhetze. Ich stand mal in Hamburg vor einem der Abschiebeknäste. Menschenverachter, ich wünsche euch die Pest. Ich merke, wie das Thema mich polemisch werden lässt. Doch der Ambingdorf gab mir damals echt den Rest. All dies werde ich behalten, tief ins Herz gebrannt. Wieso sollte ich noch stolz sein auf mein Vaterland? Rassismus, das sagt mir mein Verstand, hat viele Gesichter und so viel bleibt unerkannt. Deshalb mach die Augen auf, damit du wieder siehst, wie rau der Wind für viele andere hier bläst. Deshalb mach die Augen auf, damit du wieder siehst, wie rau der Wind für viele andere hier bläst. Oh, ich hab nichts ohne getan. Ohne deine Kumpels fällt dir wohl nicht mehr ein, du Penner. Ich hab nichts getan. Ja. Elende Klasse. Du willst der Menschheit einen Dienst erweisen. Ja? Ein guter Skin ist ein toter Skin. Puh, das war eine geballte Ladung Hip-Hop. Im Jahr 2000 gründete sich in Wien auch eine Gruppe von verschiedenen DJs und DJs, die den Anspruch vertraten, Soundpolitisierung zu leisten. Die Gruppe hieß Electronic Resistance. Hören wir uns an, was sie uns damals zum Thema Rassismus in Österreich zu sagen hatten. I want you. I'm Das war Electronic Resistance mit ihrem Track I Want You. Auch in Hamburg kam es in den letzten Monaten zu einer Bewegung gegen eine rassistische Partei, gegen die Partei des Innensenators Schill, der ja vor kurzem zurücktreten musste, nach einem gescheiterten Erpressungsversuch gegen den amtierenden Bürgermeister von Hamburg, dem er Homosexualität vorwarf. Auch dort kam es ähnlich wie im Februar 2000 in Wien zu Demonstrationen, Aktionen und viele Künstlerinnen und Künstler versuchten, diese Bewegung aktiv zu unterstützen. Hören wir nun Fettes Brot und Bela B. mit ihrem Song Tanzverbot, Shield to Hell. Hier können wir, glaube ich, mehr Lyrics hören als auf der ganzen CD von Electronic Resistance. Und noch dazu Lyrics vom Feinsten, die an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Los geht's. Babylon in Türmen aus Stahlbeton. Dies Tom. Ist nicht Tom. Irgend so ein Partysong, pardon. Stürmische Tage haben begonnen. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Augen und Ohren offen. Freut euch Leute, ab heute wird zurückgeschossen. Regierung stürzen ist so easy wie nie. Weil das ist ja gerade das Geile an der Demokratie. Bitte bye bye. Mein Name ist Bela B. und ich find's nicht okay, dass in Hamburg der Mob regiert. Einer macht was er will. Sein Name ist Schill. Wir wollen, dass er seinen Job verliert. Ich erinnere mich nur noch, wie es auf einmal stark nach München roch. Weil hier ein Spinner auf dem Hamburger Kessel sein Süppchen kocht. Plötzlich waren sie da, um Gesindel und ihre Käse zu vertreiben. Diesen Scheiß werde ich im Leben nie begreifen. Und deshalb hieß von uns ein Tanzbein tief in den Arsch geschoben. Und halte meinen Mittelfinger für den Signal nach oben. Denn merkt euch eins, diese Stadt gehört uns. Und dieses Ding geht heute raus, an den Sack, der sich bumst. Merkt euch eins, diese Stadt gehört uns. Und dieses Ding geht heute raus, an den Sack, der sich bumst. Tanzverbot, Tanzverbot, Tanzverbot. Keine falsche Bewegung. Tanzverbot, Tanzverbot, Tanzverbot. Keine falsche Bewegung. Tanzverbot, Tanzverbot, Tanzverbot. In Hamburg City herrscht Tanzverbot, Tanzverbot. Senat und denkt deswegen jeden Tag, das Leben ist hart, ist nicht nur Sonne, Regen, zart. Denn Bauwagen vertreiben macht die Stadt zu gemütlich. Außer ein paar Zeilen hab ich für euch nichts übrig. Mit Stift und Zettel möchte ich anstiften, was anzuzetteln. Und statt Wack MCs die Regierung wegzubetteln. Was nutzt der Aufstand der anständigen Stand auf einer Hauswand? Was wir hier brauchen, ist ein anständiger Aufstand. What a wicked game you play to make me feel this way. And the wicked things you do to make me dream of you, no, not feeling well, no, sending Shill to hell, sending him to hell. Nobody moves, nobody gets hurt. Dance for bow, dance for bow, dance for bow. Can you fight your Bewegung? Dance for bow, dance for bow, dance for bow. Scheiß Hamburg, böses Hamburg, Scheiß Hamburg, böses Hamburg, Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Ich habe mein Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. So, nach diesen erfreulichen Klängen wieder zurück zu unserer Hip-Hop-Bibel Fear of a Kanak Planet von Hannes Loh und Murat Günger. Gegen die Hip-Hop-Bewegung wird immer wieder der Vorwurf laut, dass sie fast 100% aus Männern besteht, die auf der Bühne stehen und ihre Reime zum Besten geben. Aber dass es eben doch nur fast 100% sind, beweisen Rapperinnen wie Aziza A, von denen unser nächster Song kommt. Doch davor ein paar Sätze aus unserem Buch zum Thema Sexismus im Hip-Hop. Eine der wenigen bekannten Rapperinnen aus der sogenannten migrantischen Hip-Hop-Szene ist Aziza A., Auch sie verarbeitet in ihren Texten alltägliche Erfahrungen mit einer sexistischen Gesellschaft. In einem ihrer Songs fragt sie: Was denkt er, wem er damit imponiert? Kleiner Proletenpapa, von nun an kreuzt Aziza A. deinen Weg. Viele Hip-Hop-Videos erzeugen Bilder und Klischees von Frauen, die dann auch an die realen Frauen des Alltags herangetragen werden. Tits and Ass haben inzwischen auch Einzug in deutschen Videoproduktionen gefunden. Frauen, die sich nicht auf die ihnen zugedachten Bereiche zurückziehen und selbstbewusst ihre Positionen erkämpfen und zu halten versuchen, werden schnell ausgegrenzt und mit verächtlichen Kommentaren bedacht. Diese Stigmatisierung wiederum wirkt sich natürlich auch auf das Verhalten von Frauen aus. Zitat: Viele Rapperinnen befürchten, wie die schwarzen Feministinnen als Verräterinnen an der Black Community abgeurteilt zu werden, schreibt Günther Jakob mit Blick auf die amerikanische Szene. Zitat: Es gehört nämlich zu den patriarchalen Tricks, widerständigen und selbstbewussten Frauen Geheimnisverrat vorzuwerfen. Diese Spielregeln erklären, warum nicht viele Frauen Interesse daran haben, in solchen Szenen mitzumischen. So, und jetzt, wie schon vorher versprochen, kommen wir zu Aziza A. mit ihrem Track Es ist Zeit. Ich habe braune Augen, habe schwarzes Haar und komme aus einem Land, wo der Mann über der Frau steht und dort nicht wie hier ein ganz anderer Wind weht. In den zwei Kulturen, in denen ich aufgewachsen bin, ziehen meine lieben Schwestern meist den Kürzeren, weil nicht nur die zwei Kulturen aufeinander krachen, weil auch Väter über ihre Töchter wachen. Du bist die Ehre der Familie, klar, gehorsam, schweigsam, wie deine Mutter auch mal war. So ein Mist, du hast Angst, kein Ast, an dem du dich festhalten kannst, ist in sich, du überlegst. Ist es meine Pflicht, das Leben meiner Eltern so zu leben, wie sie es bestreben, mit Autorität mir meinen Mund zu kleben? Nehme mir die Freiheit, als dieser Art tut das, was sie für richtig hält. Auch wenn sie auseinander der ganzen Sippe fällt und niemand sie zu den gehorsam Frauen zählt, ist es mir egal, ich muss sagen, was ich denk, und zwar. Frau, Mutter, Mädchen oder Kind, egal aus welchem Land sie kam. Jeder ein Mensch, der selbstständig denken kann, versteht so Mann. Sah und seh, was geschieht, nehme ich nichts, kein Unterschied. Es ist Zeit, steht auf Angesicht zu Angesicht. Erkennt, wir haben das Gewicht. Gewicht, Gewicht, Gewicht, Gewicht, Gewicht, Gewicht, Gewicht, Gewicht, Gewicht. Mit Hip-Hop vermischt, erwischt meine Stimme auf die Ohren, die ihre dicken Finger in ihre Ohren wohnen. Ich seh, nichts hören wollen, wie die drei Affen. Sie reden ohne zu wissen, was geschieht. Das war jetzt Aziza A., die aus dem All-Star-Song Kanakata Cries der deutschen Migrantinnenorganisation Kanak Attack vertreten ist. Ein sehr empfehlenswertes Stück auch. Und zu dem Buch Fear of a Kanak Planet gibt es auch einen Soundtrack, der unter anderem mit Posses wie Bantu, Intact, Kanakencamp, Bektas und vielen anderen aufwarten kann. Und mehr Informationen zu diesem Sampler gibt es auf www.dreifinger.de. Für alle Hip-Hop-Heads lohnt es sich sicher, da mal reinzuschauen und diesen Soundtrack zu ordern oder zumindest mal reinzuhören. So, um jetzt die volle Stunde irgendwie runterzubiegen, sind wir auf portugiesischen Hip-Hop angewiesen. Ich empfehle hier unter anderem Da Wiesel oder Esogis, zwei sehr geniale Posses aus Lissabon. Ja, hört mal rein, genießt die nächsten 10 Minuten mit Hip-Hop aus Lissabon. Sabe que quem entra nunca sai. Apenas seguiu a profissão do pai. Quando o rosto se a autoridade passa, a sua cena ele trafica heroína camuflado lá na esquina. Dizem que é dote, dizem que tem sorte. Se a cena dá cana, ele despacha o pacote. Riscos em coca, a sua corda sufoca. Ele já não choca ninguém. Por duas doses já esfaqueou a mãe. O que é que tem? Ele sabe bem, quem não paga merece o que tem. Hoje ganha 100, amanhã também. Com ambição já sonha ser alguém. Braços perfurados por agulhas no consumo. Merdas colocadas no fumo, veias injetadas por chumbo. No beco lá do fundo, apontam-lhe o dedo quando vem a desgraça. E ele passa, acha graça, olha para a carcaça. Como um perdedor, ele não se embaraça. Peso na consciência não tem, não tiveram dele também. Seringas partilhadas, mulheres à beira das estradas. É a sua mãe, ressacas mal curadas. Crianças raptadas, verbas mal utilizadas. Consumos nas escadas, barracas utilizadas como almofadas. Barracas utilizadas como almofadas. É o narcotráfico. São os barões de heroína. Em cada esquina. É o narcotráfico. Centena de olhares às portas dos bares. Quando ressacares, é só falares com ele. É vida fácil, o negócio floresce, o bolso cresce e ele cresce com o negócio. Os momentos de ócio é pensar em mais o esquema. É quase vedeta de cinema. É puto, mas com tudo descapitável alemão. 6,35 na mão. A vida não é só o que passa na televisão. Breguei o dinheiro na vida noturna. Polícias à paisana, refundidos na duna. A droga é a fortuna e é sua. O filho da Sofia já não é puto de rua, porque a rua agora é sua. Barcos carregam nas docas, peritos falsificam notas. Drogas nas motas, operações policiais forjadas, falseadas por meia dúzia de notas. Na cave do prédio gera a substância que vende. Deixa o consumidor contente. Se aparece contratempo com polícia ou civil, fazem tudo por uma nota de mil. Malas deixadas ao abandono, polícias aliciadas no suborno. Ele já é dono de metade do bairro. Caçadeiras guardadas na mala. Alguém que fala é alguém que se cala. Ninguém denuncia, mas um dia a merda vai vir ao de cima. Se droga fosse certeza, ele já era platina. Só com as doses de heroína, olhares desconfiados em postores. Lá vêm os melhores no carro cinzento. Altos empresários com talento. O lucro ronda quase os 500%. Enunciados ao domingo, ao sábado é no casino. Jogo é legal, senhores do capital. Mas um dia podem se vir a dar mal. Podem-se vir a dar mal. Orixás e do Weasel, estavas à espera do quê? Não sou africana, latina, cubana, doce como rum de cana. Passamos de Lisboa até a Bana, é tudo bom, sinto só não dá para refutar. Yo, Russo, te apresento para cantar. De los tragas, 40 com na raça. De Portugal a Bana, vestiça que pronto gana. Da França tem um sello português, sul caribenho, sello porto em tu lengua, velho. avanzo, mamón, no tengo freno. Escupio limpio hasta el cuisel, al necio. Aquí no hay abracadabra ni pata de cabra. Yo, para que lo aprendas si no te vas a vender. Cantarillas con el da whistle. Estamos juntos, fazemos isto o coração. Cantarillas con el da whistle. Para que lo aprendas si no te vas a vender. Conexão orítico loca trai, trai. Rumba com o rádio, rumba com a Portugal. Donda sol, beira, vergo, calenta mais. Toma. Viu peso, sul microfono voglio. Viu peso, più peso, più peso, più peso. È sul pavimento che voglio. Viu peso, più peso, più peso, più peso. Dietro i piatti io voglio. Viu peso, più peso, più peso, più peso. È con lo spray che voglio. Viu peso, più peso, più grinta, più cuore, più spinta. Nella vita catalizza ciò che realmente conta. C'è chi continua a mostrare il suo lato estetico. Io invece sono qui che sfongo il mio valore artistico. Oggi purtroppo l'immagine sovrasta l'anima, ma so che una cultura vera non diventa plastica. Metti il massimo impegno nell'autodisciplina, che sia la lettera, il ballo, lo scratch o la rima. Chili su chili di stili spingono in alto tutto ciò che è nato e cresciuto dall'asfalto. Il messaggio è chiaro, impegniamoci a fondo, alla faccia di chi dice che l'hip hop sta morendo. So che c'è un esercito potente di supporto, lotto fino in fondo col cazzo che mi arrendo. Se siete originali io so che mi capite, volete più peso? Sì, più peso lo avrete. Più peso, sul microfono voglio più peso, più peso, più peso, più peso. È sul pavimento che voglio più peso, più peso, più peso, più peso. Dietro i piatti io voglio più peso, più peso, più peso, più peso. È con lo spray che voglio più peso. Credo nell'hip hop in tutto quello che mi ha dato. Professo una cultura battezzata sul selciato. Occorre più peso per dimostrare in pieno che chi fa sta roba ci crede sul serio. Dimmi quante vittime stranate, quante quelle derubate. Credevano in un sogno ma sono state cancellate. Comprate perine controllate da un boss losco. Con asso dimostriamo stare alta da basso, proteggendo ciò che sentiamo nostro, difendendo tutto questo ad ogni costo. Giorno dopo giorno più impegno per competere, sopravvivere e conoscenza delle regole. Quattro discipline, rami dello stesso fusto, quattro forme d'arte che approdano al successo. Ma attento, sbaglia chi parla di moda. L'hip hop c'ha una storia e quindi è una cultura, capo. Più peso, più peso, più peso. Sul microfono voglio più peso. Più peso, più peso, più peso. È sul pavimento che voglio più peso. Più peso, più peso, più peso. Dietro i piatti io voglio più peso. Più peso, più peso, più peso. È con lo spray che voglio più peso. Per ogni rider che con lo spray si batte contro l'ignorante, che getta calce su sta forma d'arte. Cresce la fama, il colore viaggia sulla strada. Bombarda di colore grigio a tabula rasa. Si evolvono le lettere, migliorano le tecniche. Più peso con lo spray per azzittir le critiche. Se l'arte è un delitto qualcuno lo perdoni. Esprime la sua anima usando i suoi colori. Per ogni DJ che danza è ciò che fa più fleba. Quando suona dentro un club, quanti beats smontati, stravolti e risuonati. Quanti ben mixtape, prodotti ben farciti. Scratch originali unite a tagli eccezionali. Girano i vinili, si consumano i cursori. DJ sui tecnici, quanta abilità. Chiedetegli più peso e vi daranno il funk. Più peso, nei pavimenti e dentro i cerchi. Da chi migliora la qualità dei movimenti. Impegno, sudore, sforzi, gli allenamenti. Solo corpi che ballano, pochi discorsi. Voglio MC umili, responsabili. Visto che dopo tutto disporranno di microfoni. Questa è l'hip hop, evoluzione senza fine. Rimboccati le maniche e inizia a lavorare. Più peso, più peso, più peso. Sul microfono voglio più peso. Più peso, più peso, più peso. È sul pavimento che voglio più peso. Più peso, più peso, più peso. Dietro i piatti io voglio più peso. Più peso, più peso, più peso. È con lo spray che voglio più peso. Voglio die wir für die heutige Radiosendung verwendet haben, stammen in chronologischer Reihenfolge von den folgenden Gruppen: Anarchist Academy, Advanced Chemistry, Diaspora, Rheinreimer, Chagre MC, Electric Indigo, Fettes Brot mit Bella B, Aziza A, Esogis, Da Wiesel, Di Vietto. Und damit wir die ganze Stunde nicht ohne Wiener Beitrag auskommen müssen, jetzt am Ende noch Schönheitsfehler mit ihrer Nummer Fuck You. Ey, wir sind Wiener und Wienerinnen, niemals vergessen. Was ich mir denke, hattest du noch nie, Hauptsache alles Paletti, von wegen Harmonie und so. Was da ging, war scheiße auf höchstem Niveau. Ständig waren die anderen schuld, ganz ich speziell nicht. Ich und meine Freunde passten dir nie in den Kram. Du hattest für mein Leben einen anderen Plan, in dem ich aber so gut wie nicht vorkam. Und so als Projektion für dein verkacktes Leben kannst du außer gute Ratschläge auf Liebe geben. Und bevor du mir wieder eine rote Haust vorher auch mal überlegen, von wegen, ich hab schon längst aufgegeben, mich aufzuregen über dich und deine Art, mir Gutes zu tun. Danke ganz lieb, wäre nicht notwendig gewesen, echt nicht, jedenfalls nicht aus meiner Sicht. Absicht oder Zufall, scheißegal, für dich bin ich abnormal, völlig aus der Norm. Ich weiß, ich bin für dich ein Natural Born Saga vom anderen Lager, wenigstens bin ich kein opportunistischer Ja-Sager. So wie du, willst drehen? Von wegen, ich nenn das Grund des Aufregen, du nennst es schiefer Haussegen. Ich bin nicht dagegen, ich bin dafür, drum geh ich durch die Tür und führ ab jetzt mein eigenes Leben. Lass alles liegen und stehen, mach nen Schuh und sag zum Abschied leise Fuck you! Fuck you! Lass mich in Ruhe! Fuck you! Ja genau du, ich hab genug. Ich mach den Schuh und sag zum Abschied leise fuck you, lass mich in Ruhe, fuck you. Ja genau du, ich hab genug. Ich mach den Schuh und sag zum Abschied leise fuck you. Versuch mir zu erklären, wie das Leben funktioniert. Hey, einen Moment lang war ich kurz irritiert. Denn du redest hier über dein Ehefrau mit zwei Autos, zwei Kindern, Hund und Gartenreinhausleben. Es wird sich's anderes geben. Was mit mir ist, ist doch egal. Ratte bleibt Ratte, wird sich niemals ändern. Du sagst mir ins Gesicht, ich bring's zu nichts. Dankeschön, ich hoffe, du kannst bequem, ohne aufzustehen, auf deinem fetten Arsch rumphilosophieren, ohne was zu verstehen oder gar zu kapieren. Das alles braucht mich nicht mehr zu interessieren. Denn mir fällt's nicht schwer, dir vor die Füße zu spucken. Deinen Scheiß schlucken, tu ich schon lang nicht mehr. Wär auch nicht fair, dich im Glauben zu lassen. Wir wären immer noch die besten Freunde, Baby. Denk drüber nach, oh maybe. You call me one time, doch ich werd nicht da sein, fein. Du hast alles gecheckt, du sagst lieber in den Arsch gekrochen als dran geleckt. Deine Welt ist so verdammt perfekt und meine stinkt. Schau mal aus dem Fenster, sie wär dir lachend winkt. Denn ich hau ab und mach jetzt nen Schuh und sag zum Mann shit leise, fuck you. Fuck you, lass mich in Ruhe. Fuck you, ja genau du, ich hab genug. Ich mach den Schuh und sag zum Abschied leise fuck you. Fuck you, lass mich in Ruhe. Fuck you, ja genau du, ich hab genug. Ich mach den Schuh und sag zum Abschied leise fuck you. Abo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: